machine die steine abgepasst. Ja, ich hab damals schon die Creepers abgefuckt. Alles ist okay, solange der Brat an Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich schon Songs von einer Nacht. Brat, ich hab damals schon die Steine abgepasst. Ja, ich hab damals schon die Creepers abgefuckt. Alles ist okay, solange der Brat an Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich schon Songs von einer Nacht. Komm, wir machen Krach, ich zeig dir, wie man Scheine macht. Aber nicht mit dir, wir machen es mit Leidenschaft. Ach, lass die Huren reden, Bra, ich will ein gutes Leben. Schnapp mir alles, was ich lieben kann und lass mir gar nichts nehmen. Ihr werdet alle sehen, weil bunte Scheine niemals lieben. Was da Schemschem in die Tüten, was für Gangster, ihr seid Typen. Ihr seid aus wie Hieroglyphen, guckt der Brat am Ballerblatt. Ich küsse alle Waffen einzelhaft. Brat, ich hab damals schon die Steine abgepackt. Ja, ich hab damals schon die Creeper abgepackt. Alles ist okay, solange der Brat an Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich schon Songs von einer Nacht. Brat, ich hab damals schon die Steine abgepackt. Ja, ich hab damals schon die Creeper abgepackt. Alles ist okay, solange der Brat an Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich schon Songs von einer Nacht. Ja, Kollege, ich will jetzt viel verdienen. Deswegen check ich auch die Medizin aus Medellin. Ich lass die Kunden ziehen und geh danach die Ware packen. Und lauf völlig drauf durch deinen Club mit 2-6 Liter Flaschen. Und alle Bitches tanzen, ja, ich lass die Bitches tanzen. Meine Bratzen hinter mir und alle Hater platzen. Wie keine Lina Waffen, hat mir alles beigebracht. Und für kein Geld auf dieser Welt mich klein gemacht. Bratan, ich hab damals schon die Steine abgepackt. Ja, ich hab damals schon die Creepers abgepackt. Alles ist okay, solange der Bratan Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich schon Songs in einer Nacht. Bratan, ich hab damals schon die Steine abgepackt. Ja, ich hab damals schon die Creepers abgepackt. Alles ist okay, solange der Bratan Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich schon Songs in einer Nacht. Bratan, ich hab damals schon die Steine abgepackt. Ja, ich hab damals schon die Creepers abgepackt. Alles ist okay, solange der Bratan Scheine macht. Und wenn ich will, mach ich schon Songs in einer Nacht.